Ihr gabt ihm doch fürs Erste, was an Schätzen ich euch gelassen hatte. Gabt ihm alles? Verspracht ihm mehr? Weit mehr? Wie konnten wir? Nicht? Nicht? Er kam und niemand weiß woher. Er ging und niemand weiß wohin. Ohne alle des Hauses Kundschaft, nur von seinem Ohr geleitet, drang mit vorgespreiztem Mantel erkühn durch Flamm und Rauch der Stimme nach, die uns im Höfe rief. Schon hielten wir ihn für verloren, als aus Rauch und Flamme mit eins er vor uns stand, im starken Arm empor sie tragend. Kalt und ungerührt vom Jauchzen unseres Danks, setzt seine Beute er nieder, drängt sich unter das Volk und ist verschwunden. Nicht auf immer will ich hoffen. Nachher, die ersten Tage, sahen wir ihn unter Palmen auf- und niederwandeln, die dort des auferstandenen Grab umschatten. Ich nahte mich ihm mit Entzücken, dankte, erhob, entbot, beschwor, nur einmal noch die fromme Kreatur zu sehen, die nicht ruhen könne, bis sie ihren Dank zu seinen Füßen ausgeweinet. Nun? Umsonst. Er war zu unserer Bitte taub und goss so bittern Spott auf mich besonders. Bist dadurch abgeschreckt? Nichts weniger. Ich trat ihn jeden Tag von Neuem an, ließ jeden Tag von Neuem mich verhöhnen. Was litt ich nicht von ihm? Was hätte ich nicht noch gern ertragen? Aber lange schon kommt er nicht mehr, die Palmen zu besuchen, die unseres auferstandenen Grab umschatten. Und niemand weiß, wo er geblieben ist. Ihr staunt. Ihr sinnt? Ich überdenke mir, was das auf einen Geist wie Rächers wohl für Eindruck machen muss. Sich so verschmäht von dem zu finden, den man hochzuschätzen, sich so gezwungen fühlt, so weggestoßen und doch so angezogen werden.